Tag des Zorns. Tag, an dem selbst Staub ein Urteil wird. Und jede Stunde klingt wie Asche. Wenn die Welt zu Flammen wird, aus Erinnerung und Schuld. Wenn die Stille plötzlich zählt, was keiner zählen will. Dann stehen wir wie Kinder vor der Tür aus altem Gold und begreifen, jeder Atem ist ein Fragestern, der still in den Himmel schreit, erbarme dich nicht, weil wir rein sind, sondern weil wir leben. Durch die Zeit und kein Name bleibt verborgen, keine Wunde bleibt allein. Tod und Erde staunen beide, wenn die Kreatur sich erhebt, um zu antworten, nackt vor Worten, vor dem Richter hart und rein. Ob wir wollen oder nicht, dem Licht entgegen, das auch brennt. Die Sirene, die Silla, säufet Säklum in Favilla, teste David, cum Sibilla. Das Gewicht der Welten, ohne dass dein Blick zerbricht. Nimm mich, wenn ich falle, wenn mein Name in mir brennt. Denn selbst mein Mut ist Staub geworden, wenn das Urteil zu mir spricht. Rex, trimmen de majestatis, Christ, salvandus salvas gratis, salvame fons pietatis. Rette mich, Quell des Erbarmens, rette mich, bevor ich mich dich, Jesus, an den Weg, den du gingst, an Hände, die du hielst, an Nächte, die du trugst. Verlier mich nicht an diesen Tag, wenn in mir alles laut wird. Wenn die Verfluchten in die Flammen stürzen, scharf wie kalter Stahl, und die Gerechten wie ein Morgen über alle Schatten ziehen, dann lass mich nicht der Dunkelheit gehören, nicht dem hohlen Saal. Ruf mich zu den Gesegneten, wo die Türen offen stehen. Confutatis maledictis, flammis acribus sedictis, vocame cum benedictis. Ruf mich, nicht weil ich würdig bin, sondern weil ich bitte. Lacrimosa dissilla, quares urge, tex favilla, judicandus homorum. Jesus. Lebensruhe.